Leben lasst, mit Eifer flammen brennt. Keiner vom anderen Last durch Menschgewalt sich trennt. Keiner den anderen nur Kleinmut je erschreckt. Doch durch seine Flucht im Heer eine Unordnung erwecken. Dahinter, dass ihn der Tod noch selbst auch will.